doch gar nicht. Bob, was ist los? Warte, ich komme runter. Nun sag's schon, was ist in den Säcken drin? Das glaubst du nicht. Ja, was denn nun? Gold? Diamanten? Oder Videokassetten von Zombiefilmen? Dreck! Dreck ist drin. Dreck? Dreck, wieso sind Zombiefilme Dreck? Es gibt auch gute dieser Sorte. Also vorige Woche habe ich zum Beispiel einen Film gesehen, der... Dreck und Steine. Alle Säcke sind voll von Erde und Steine.